Deutschlandfunk, Europa heute. Nichts deutet derzeit darauf hin, dass die Proteste der serbischen Opposition ein schnelles Ende finden werden. Auch am vergangenen Samstag gingen tausende Menschen in Belgrad und in anderen serbischen Städten auf die Straßen. Sie protestieren gegen Präsident Aleksandar Vučić. Seine Amtsführung bezeichnen sie als autoritär. In Serbien werden Regierungsgegner nicht mehr nur in den Medien weitgehend mundtot gemacht, wie die Opposition beklagt, sondern auch körperlich attackiert. Unklar bleibt, ob es zwischen den Tätern und den Regierungsparteien tatsächlich eine Verbindung gibt. Borko Stefanovic, der 44-jährige Parteichef der serbischen Linken, war jedenfalls mit Eisenstangen attackiert worden. Sabine Adler hat in Belgrad mit ihm gesprochen. Borko Stefanovic hätte ein sehr viel ruhigeres Leben führen können. Er war Diplomat an Serbiens Botschaft in Washington, führte 2010-2011 die Verhandlungen zwischen Serbien und dem Kosovo. Doch vor fast 3 Jahren gründete er die außerparlamentarische Partei Serbiens Linke und initiierte im September eine Allianz aus 11 kleinen und kleinsten Oppositionsparteien, die dem amtierenden Präsidenten Aleksandar Vučić inzwischen dicht auf den Fersen ist. Vermutlich deshalb eskalierte der Ärger, schlugen ihn 3 Männer Ende November in Kruševac mit Eisenstangen nieder. Der Anschlag auf ihn rief die Opposition und Regierungskritische, vor allem junge Serben, auf die Straße gegen Präsident Vučić, den sie letztlich für den Überfall verantwortlich machen. Er ist für sie ein Autokrat, der mit Druck und Einschüchterung regiert, Andersdenkenden den Zugang zu den Medien verwehrt. So these 5 televisions, there is literally no place for opposition ideas, not even players. So you cannot hear a different point of view. Wir haben 5 nationale Fernsehsender. In keinem der 5 kommt die Opposition zu Wort. Es gibt einen Kabelkanal, bei dem tritt aber niemand von der Regierung auf. Die Oppositionszeitung Danas steht uns offen, hat aber nur eine Auflage von 5000 Exemplaren. Und die 3-Wochen-Magazine erreichen alle zusammen nicht mehr als 15.000 Exemplare. Die 5. Woche in Folge fordern die Demonstranten eine offene Medienpolitik, die Absetzung des Direktors des staatlichen TV-Senders RTS und des Polizeichefs. Der Präsident, der sich erst unbeeindruckt von den Protesten zeigte, selbst wenn 5 Millionen Menschen auf die Straße gingen, wie er sagte, lenkte ein, spricht nun von vorgezogenen Neuwahlen. Die wollen weder die Demonstranten der Zivilgesellschaft noch die Oppositionspolitiker, denen das Leben in jeder Hinsicht schwer gemacht wird, beklagt Borko Stefanovic, der Vorsitzende der serbischen Linken. If you are opposition, it means not only that you will not have a chance to say, it also means that quite likely you will lose your job. Als Oppositionspolitiker hast du nicht nur keine Chance, gehört zu werden, sondern du wirst auch noch gefeuert. Du findest keinen Job mehr, denn private Firmen fürchten, dass sich das negativ für sie auswirkt. Deine Existenz ist also in Gefahr. Auch Familienangehörige werden entlassen. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Solange die Opposition keinen Zugang zu den Medien habe, fände ein Wahlkampf unter höchst ungleichen Bedingungen statt, würde sich nach der Abstimmung wieder nichts ändern. Either we make this society normal, or we will become your neighbors in Germany. Entweder entwickelt sich die Gesellschaft hier endlich, oder wir werden eure Nachbarn in Deutschland. Jedes Jahr verlassen zwischen 45 und 60.000 Personen Serbien. Und das sind nicht nur junge Leute. Sie gehen nach Deutschland, Schweden, Österreich, Tschechien oder in die Slowakei. Enttäuscht ist Borko Stefanovic von der Haltung der europäischen Politiker. Er ist überzeugt, dass seine Angreifer über Umwege mit der serbischen Fortschrittspartei SNS von Aleksandar Vučić verbunden sind. Dessen Partei ist assoziiertes Mitglied der Europäischen Volkspartei EVP, der auch die CDU und CSU angehören, ebenso die ungarische Fidesz von Premier Orbán. As long as you have a huge support and you know what to say, solange du die Unterstützung genießt und die richtigen Worte findest gegenüber Frau Merkel, kannst du in deinem Hinterhof machen, was du willst. Deswegen glauben die Menschen nicht mehr so wie früher an die EU. Serbien entwickle sich wie die Türkei, dabei dürfe Europa nicht zusehen. Our president visited President Erdogan and you can see in his face that he was overwhelmed. Unser Präsident war zu Besuch bei Erdogan. Man konnte in Vucic's Gesicht sehen, wie sehr ihm gefiel, was er sah. Wie der türkische Staat funktioniert, wie man mit den Medien umspringt, der Umgang mit der Opposition, das alles gefiel ihm. Im Westen interessiert das niemanden. Solange dieser Mann ihr Mann ist und alles unter Kontrolle hat, ist alles in Ordnung.